Was du verstanden hast, vergisst du sofort, behauptete Christoph Schlingensief und drehte Filme, die ziemlich unvergesslich sind. Presseankündigung! Entscheidung für Deutschland! Die 120 Tage von Bottrop! Schlingensief im Kino! Der letzte neue deutsche Film! Liebe Freunde der guten Unterhaltung, das absurdeste Unternehmen seit Erfindung des neuen deutschen Films. Die unglaubliche Geschichte der letzten Überlebenden der Fassbinderzeit, die in 5 Tagen auf dem Potsdamer Platz, der größten Baustelle Europas, ein Remake von Pasolinis Die 120 Tage von Sodom drehen wollen und dabei scheitern. Eine Hommage an Rainer Werner Fassbinder, an die Exzentrik und den Wahnsinn einer längst vergangenen Zeit. Seid doch bescheuert, du Sozialhilfeempfänger! Du gehst jetzt da rüber, du Arschloch! Ist das denn? Ihr habt doch nur Scheiße gehört! 75 Minuten mit der Faust auf die Leinwand. Der Filmemacher Christoph Schlingensief. Von Markus Metz und Georg Seslen. Ja, klar, wo ist denn, du Arsch? Mit Fanfarenstößen wie aus einer NS-Wochenschau beginnen die 120 Tage von Bottrop. Und mit derlei operettenhaftem Pathos geht es auch weiter. Immerfort passiert etwas. Die Darsteller können gar nicht so schnell sprechen, wie sie wollen. Ständig dröhnen bedeutungsschwere Zwischentitel. Deutschland muss wieder härter werden. Oder Filme befreien den Kopf durchs Bild. Permanente Hysterie. Das ist 20 Minuten lang komisch, beginnt nach 40 Minuten zu nerven und nach 60 Minuten ist man froh, dass der Film vorbei ist. Was man nach den 120 Minuten von Bottrop spürt, Rückenschmerzen. Schrieb 1997 der Kritiker des Berliner Tagesspiegel. Das war noch eine der zurückhaltenderen Abfuhren, die Christoph Schlingensief in der deutschen Presse für seine Filme erhielt. Denn so sehr man später den Theatermacher und politischen Provokateur, den Künstler und Medienjongleur Schlingensief auch schätzte, so sehr Deutschland in ihm auch eines seiner liebsten Enfants terribles fand. Die Filme von Christoph Schlingensief haben nur wenige geschätzt. Und noch weniger haben sich von ihrer schönen Unverständlichkeit berauschen lassen. Danke, ja danke, ja danke. Wo ist denn nun das Studio? Ja, das Studio ist in Babelsberg. Ach du mein Gott. Wenn ich noch Sehnsucht nach Europas Wassern habe, dann nach dem schwarzen Tümpel, wo im Abendschein voll süßem Duft ein kauernder, trauriger Knabe mit Schiffchen spielt. Wie Frühlingsschmetterlinge fein. Arthur Rimbaud, 1854 bis 1891. Ich schrieb damals für die Frankfurter Rundschau, damals bedeutet Anfang der 80er Jahre, und fand das ganze System blöd. Man schreibt ja nur für die Filmwirtschaft, immer zu den Startterminen wird man hingejagt und liefert ein Produkt ab. Man könnte doch mal aus eigenem Gutdünken was schreiben, worauf man Lust hat. Und da gab es im Hamburger Studentenkino, das Abaton-Kino, eine wunderbare Reihe mit dem Titel Unbekannte Filme von unbekannten jungen deutschen Regisseuren. Und dachte, ich gehe da mal hin und guck da einfach rein, was es auch ist. Ich hatte keine Ahnung von Schlingensief, das Wort nie gehört. Dietrich Kuhlbrot, ehemaliger Staatsanwalt, Filmkritiker und Schauspieler. Da lief ein Film von ihm mit dem Titel Tunguska, die Kisten sind da. Ich bin auf Gutdünken reingegangen und war begeistert von dem Film. Hinterher ein Gespräch mit dem Publikum und dann gab es nur, ach Gott, das ist doch alles so pubertär, oh nee, das ist ja ganz schlimm und warum wird das im Kino gezeigt? Und ich habe mich total aufgeregt, ich habe gesagt, wer sagt denn, dass pubertär was Schlechtes ist? Rimbaud, der große französische Dichter, der hat seine Gedichte geschrieben im vollen Zustand der Pubertät. Dann rief ich den Redakteur Herrn Schütte damals der Frankfurter Rundschau an und sagte, ich habe was ganz, ganz Tolles erlebt. Der fragte zurück, wie viel Spalten? Und dann erschien meine und eventuell die erste Filmkritik, die größere, über Schlingensief unter dem Titel Der Rimbaud des neuen deutschen Films. Und das dauerte dann nur 2 Tage, bis Schlingensief meine Telefonnummer raus hatte und mich anrief und engagierte mich für seinen nächsten Film. Und dann sagte ich, wann wird gedreht? Und dann sagte er, in 2 Wochen. Und so ging die ganze Bekanntschaft und Freundschaft mit Schlingensief los. Tunguska, die Kisten sind da, war 1984 der erste lange Spielfilm von Christoph Schlingensief. Er ist zugleich der Abschluss einer Trilogie mit dem bezeichnenden Titel Film als Neurose. Tunguska handelt von einer großen Katastrophe, vom Wahnwitz des Filmemachens und von 3 Avantgarde-Filmprotagonisten am nördlichen Ende der Welt. Lotowitz, fangen Sie an. Hier sind wir allein. Hier sind wir einsam. Merken Sie sich, Sie stehen auf eigenen Füßen. So wenig man es schafft, die Filme von Christoph Schlingensief in so etwas wie einer Handlung nachzuerzählen, so wenig kann man sie anhand ihrer Personen wiedergeben. Jedenfalls funktionieren sie nicht nach den Regeln des psychologischen Realismus. Eher schon nach denen von surrealistischen Comics. Eine von vielen Spuren, die in die Kindheit und Jugend Schlingensiefs führen. Ich habe Comics sehr viele gelesen in meinem Leben, also riesige Mengen von Comics. Immer in so einer Hockhaltung vorm Bett, weiß ich noch, mit so einem kleinen Tellerchen, wo Äpfelchen drauf lagen. Und dann wurden Äpfelchen gegessen, immer so diese Comics. Und diese Figuren haben mich auch sehr geprägt. Also ich kann nicht abstreiten, dass mich auch auf der Bühne und in Filmen eigentlich nicht die Psychologie der Person interessiert, sondern das, was der Comic daraus macht. Der Comic ist naturgemäß eine Art von expressionistischer Kunst. In Schlingensiefs Filmen spielt das Stilisierte, Reduzierte und Dynamische dieser Kunstform bis in die Dialoge hinein. Sie sind weniger fließende Kommunikation der Personen als vielmehr geballte Ladungen von Exzess und Gewalt. Die Figuren sprechen, genauer gesagt schreien sie meistens, nicht um sich einander verständlich zu machen, sondern um möglichst expressiv imaginäre Sprechblasen zu füllen. Berger! Berger! Immer nur Berger, Berger, Berger! Das wird gut! Das wird sehr gut! Gut wird das! Sehr gut! Ein anderer Einfluss auf die frühe Filmarbeit von Christoph Schlingensief war das sogenannte Trash-Movie, das in den 1970er Jahren seine Blüte in den USA und Europa erlebte. Billige, schnell gedrehte Filme, in denen es nicht auf die Logik der Handlung, sondern auf die Montage der Attraktionen ankam. Sex, Gewalt und groteske Einfälle. Und die vielleicht gerade deswegen absonderliche Perlen abseitiger Filmkunst hervorgebracht haben. Wie die Trash-Movies waren die frühen Filme von Schlingensief, etwa sein Schülerfrühwerk Das Totenhaus der Lady Florence von 1974, mehr von wilden Bildeinfällen und der ebenfalls trashigen Musik geprägt, als von einer schlüssigen Dramaturgie. Musik spielte in seinen Filmen stets eine große Rolle. Manchmal auch die Zerstörung von Musik, wie 1982 in seinem Kurzfilm für Elise. Vor kleinstädtischer Schneekulisse zerbläst der Filmemacher höchst selbst, fachgerecht und sehr programmatisch, das Deutschlandlied. Prägend für die weitere Arbeit Christoph Schlingensiefs wurde die Begegnung mit dem Filmemacher Werner Nekes. Hab dann in Essen durch einen Zufall Werner Nekes kennengelernt, der damals in der Filmwerkstatt in Essen-Borbeck geschnitten hat. Er zeigte mir dann Ausschnitte aus seinen Filmen. Und das waren Einzelbilder hintereinander und auf einem Bild habe ich ihn erkannt. Also obwohl der Film normal lief und das fand er irgendwie gut, dass ich so schnell ihn da gesehen hatte, obwohl das nur ein Bild war von 25 pro Sekunde. Und da meinte er, ob ich nicht Lust hätte, ihm zu assistieren. Ich wusste aber auch nicht, wer Werner Nekes ist. Der Film, den ich da gesehen hatte, war nicht unbedingt so, wie ich mir Filme vorstellte. Das war auch mit Einzelbildern und experimentell, würde ich das dann nennen. Also jetzt nennen, damals nicht. Chaos halt. Und dann habe ich angefangen, ihm zu assistieren. Und dann hat Nekes angefangen, langsam mich irgendwie, würde ich sagen, mit so einem Virus zu versorgen. Die Symptome der Krankheit, die dieser Virus auslöste, kann man mit wenigen Worten beschreiben. Filme machen. Filme anders machen. Andere Filme machen. Filme machen, die eigentlich unmöglich sind. Filme, die nach Christoph Schlingensiefs eigenem Programm 75 Minuten mit der Faust auf die Leinwand bedeuten. Ich müsste eine Hölle haben für meinen Zorn, eine Hölle für meinen Stolz, und die Hölle der Zärtlichkeit. Ein Konzert von Höllen. Im Wesentlichen spielen alle Filme von Christoph Schlingensief in einer Endzeit der Welt und in einer Endzeit des Kinos. Es ist, als hätte da jemand die Forderung von Jean-Luc Godard beim Wort genommen, der behauptet hatte, die der Zeit angemessenen Filme müssten aussehen wie aus dem Müll gezogen. Die Filme von Schlingensief sind schnell und heftig. Viel Improvisation, aber mit großem Gespür für Rhythmus und Licht. Es geht um Verzweiflung, Zorn und Aufruhr. Es sind Reisen ins Innere dessen, was die Kritiker die Hysterie nennen. Eine Artikulation von Ideen, Gefühlen, Ängsten und Anmaßungen sozusagen, mit letzter Kraft, in grausamen, aber natürlich auch furchtbar komischen Endspielen. Oh, Erwin, ich habe so viele Bilder im Kopf, so viele Bilder im Kopf. Ich habe so rasende Kopfschmerzen, ständiges Bocken, ist das wie Kobi vor. 13 Minuten, als Elke und Helmer, die ganze Nacht. Ist Helmer Berger schon da? Er soll in meine Garderobe kommen. Die Filme entstehen an bizarren Orten, auf einer Hallig, in einem Bunker. Auf einer Baustelle, in Industrieruinen, in einer NVA-Kaserne. Es gibt nur wenige Regisseure, die so präzise und direkt auf solche Orte und Räume reagieren. Was die Dialoge eigentlich sagen wollen oder warum ein Film seinen Fluss immer wieder durch brutale Schnitte zerstören muss, das mag sich vielleicht nicht gleich erschließen. Aber der Raum eines Schlingensief-Films vermittelt sich mit der größten Sinnlichkeit von der Leinwand auf die Zuschauer. Man darf sich mit eingeschlossen, mit verirrt fühlen, was für manche Zuschauer schwer zu ertragen ist. Ganz abgesehen davon, dass es auch immer wieder um drastische Körperlichkeit geht. Schlingensiefs Schauspieler sind eine Mischung aus Laien und Profis, Selbstdarstellern und Weltstars wie etwa Udo Kier. Sie agieren in diesen cineastischen Zwischenräumen, Sackgassen, Labyrinthen und Gefängnissen wie entfesselt, während die Kamera versucht, ihnen zu folgen. Udo Kier gibt hier höchst beeindruckend, in einer finsteren Comic-Version, den Adolf Hitler. Ich bin doch der Größte. Nicht nur Führer und Held. Ich bin ich. Gerade, fest und schlicht. Christoph und ich, wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden. Wir hatten die gleichen Interessen, wir hatten die gleichen Vorstellungen von Bildern. Ich habe das mehr oder weniger so umsetzen können, wie er das gerne gehabt hatte. Volker Foxy Bärenklau, Kameramann und Lichtgestalter. Er hatte selber Kamera gemacht, weil er eigentlich immer Kamera gemacht hatte. Und hatte dann während unseres gemeinsamen ersten Filmes festgestellt, dass es eigentlich eine ganz gute Idee wäre, mir diese Aufgabe zu überlassen, damit er sich mehr oder weniger auf Regie führen konzentrieren konnte. Das haben wir auch gemacht beim 100 Jahre Adolf Hitler. Und da hatten wir uns dann auch mehr oder weniger so zusammengearbeitet, dass ich ihm eine Lampe gebaut hatte, die er führen konnte wie so ein Zauberstab, wie ein Dirigent. Und ich wusste, wo ich hinzuschwenken hatte und die Schauspieler wussten, dass sie jetzt im Fokus waren. Das war ein Film, den wir 19 Stunden gedreht haben, an einem Stück. Wir haben uns in einen Bunker eingeschlossen und haben beschlossen, erst rauszugehen, wenn der Film zu Ende gedreht worden ist. Und die Tatsache, dass ich ihm so eine Lampe gebaut hatte, wo er quasi im Fokus das steuern konnte, hat uns ziemlich viel Kommunikation am Set erspart und wir konnten da relativ schnell und effektiv dieses bestehende Drehbuch mehr oder weniger realisieren. Darauf kam es dem Filmemacher Christoph Schlingensief immer an, die Spontanität zu erhalten und die wahnwitzige Lust am Filmemachen. Natürlich war diese direkte Form des Filmemachens auch ein Ergebnis der schmalen und manchmal einfach nicht vorhandenen Budgets. Filmemachen war auf diese Weise ein Gruppenunternehmen, eine Sache unter Freunden, erklärt Dietrich Kuhlbrot, der seit Menü Total von 1985 bei fast allen Filmen Schlingensiefs mitspielte. Das war nicht wie in einem Studio, wo einem gesagt wird, passen Sie auf, dass nicht Ihr rechter Fuß an den Ständer von dem Mikro kommt und das Mikro dann wackelt, das gibt ein Geräusch. Und passen Sie auch auf, dass Sie sich mit dem Rollstuhl nicht zu weit entfernen von dem Mikro, was hier aufgebaut ist, sondern man hatte, um es auf eine Formel zu bringen, die Kamera folgte dem Darsteller und nicht der Darsteller folgte der Kamera, wie die gerade mal aufgebaut war. Und da konnte man eben auch alles rauslassen, was man in sich hatte. Und ich erinnere mich, ich habe rausgelassen Sachen, wusste ich gar nicht, die ich bringen kann. Ich wusste nicht, dass ich improvisieren kann. All das geschah. Und die Basis war eben auch eine freundschaftliche. Und wenn man so will, kameradschaftliche. Und für mich war das genau das Richtige und ich glaube für viele andere auch. Der neue deutsche Film, der gern so tat, als bestände er aus lauter Außenseitern und Outlaws, konnte und wollte einen solchen radikalen jungen Außenseiter nicht aufnehmen. Mit wenigen Ausnahmen mochten die Kritiker seine Filme nicht. Die Filmhochschule München verweigerte dem Autor eines solchen direkten Kinos der Emotionen, bei denen ein klassisches Drehbuch allerhöchstens als Vorwand existierte, die Aufnahme. Und auch die mehr oder weniger etablierten Autorenfilmer sperrten sich gegen den rebellischen Nachwuchs. Es gab ja vehemente Ablehnung und er hatte ja Glück, dass auf der Berlinale, glaube ich, schon sein Film lief, Die letzte Stunde im Führerbunker. Und der endete auch mit einem Satz von Wim Wenders, der auf den Filmfestspielen in Cannes den Satz sagte: Man muss die Bilder der Welt verändern, um die Welt zu verändern. Wir können die Bilder der Welt verbessern und damit können wir die Welt verbessern. Die absolute Mehrheit sagte, oh, das ist doch so ganz toll, was er da gesagt hat. Und das kam in diesem Film so ein bisschen merkwürdig raus, weil es mit einem anderen Zitat von Franz Josef Strauß zusammen war. Ich gebe mir nicht die Mühe, das jetzt zu zitieren. Die Deutschen haben immer ihre großartigsten Fähigkeiten bewiesen in Zeiten der Not, des Hungers, des Krieges. Die Leistung der Deutschen, wenn man es einmal politisch wertneutral darstellt, in beiden Weltkriegen und nach beiden Weltkriegen, war ungeheuer, unvorstellbar. Hut ab von dieser Leistung. Und dann zog bei der Premiere auf der Berlinale Wim Wenders schon nach 10 Minuten aus mit seiner Gefolgschaft von irgendwie Hunderten von Leuten, die aufstanden, richtig provozierten und den Saal verliefen. Dabei war ja Wenders auch eine große Gestalt, die Schlingensief selbst kennengelernt hatte. Er war extra nach Cannes gefahren, als das nicht mehr klappte mit seinem Studium und allem und wo er versucht hatte, aufgenommen zu werden in die Hochschule für Fernsehen und Film in München und wollte eine Empfehlung haben. Fuhr also zu Wenders nach Cannes und Wenders schrieb tatsächlich ein Empfehlungsschreiben an die Hochschule für Fernsehen und Film in München. Der Effekt war, als er da dann auch seine Filme einreichte, wie man das ja machen musste, wenn man da anfangen wollte, dass er hohnlachend abgewiesen wurde. Suchen Sie sich einen anderen Beruf aus, das ist doch alles nichts. Und der Wenders, der sich so eingesetzt hatte für Schlingensief ganz im Anfang seiner Filmkarriere, der wendete sich nun empört von ihm ab. Was ist denn das für ein Arsch? Wer siehst? Meinst du wirklich? Stimmt, und Hubdog geh noch. Also denn, wie sonst? Das deutsche Kettensägenmassaker war Schlingensiefs erbitterte cineastische Reaktion auf die deutsche Wiedervereinigung in Gestalt eines Kannibalenfilms. Doch diese Mischung aus Kunst, Trash und Provokation blieb den deutschen Filmemachern und Filmkritikern größtenteils fremd. Das heißt aber nicht, dass Schlingensief bei seinem Angriff auf das Konventionelle und den guten Geschmack ohne Verbündete blieb. Ich habe Christoph Schlingensief in einem kleinen Kino im Xenon-Kino in Berlin kennengelernt. Da hat er das deutsche Kettensägenmassaker 1990 vorgestellt von ein paar Leuten, hat einen blutroten Schnaps ausgeschenkt. Der Filmemacher Frieder Schleich vertreibt mit seiner Firma Filmgalerie 451 Christoph Schlingensiefs Filmarbeiten sorgfältig editiert auf DVD. Wir hatten aber in Stuttgart eine kleine Off-Videothek mit Filmkunst und dann habe ich irgendwann gesagt, wieso gibt es diesen Film eigentlich nicht auf Video? Dann haben wir diesen Film, das deutsche Kettensägenmassaker, also unseren ersten Film auf VHS-Video veröffentlicht. Und dank dieses spekulativen Titels wurde es ein ziemlicher Erfolg. Und von da an haben wir alle Filme von Christoph Schlingensief veröffentlicht. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, hat er mich dann auch mit reingezogen in sein Team und mit Haut und Haaren manchmal aufgefressen und ich bin aber immer nur auf der Filmseite geblieben. Also wir haben einige Filme zusammen produziert und immer veröffentlicht. Und ja, so war das. Nehmt euch in Acht. Eure Stunde hat geschlagen. Unordnung ist Trumpf. Christoph Schlingensief hat es seinen Mitarbeitern und Freunden nie ganz leicht gemacht. Dem großen Mut, eigentlich unmögliche Filmvorhaben anzupacken, quasi Film mit nichts als Enthusiasmus zu machen und jeder Anforderung von Dramaturgie und gutem Geschmack eine lange Nase zu drehen, standen immer wieder seine Selbstzweifel gegenüber. Und eine gewisse Lust am Kaputtmachen, sogar der eigenen Arbeit. Es gab auch zwischen uns schwere Konflikte. Es war zunächst mal so, dass dieses Destruktive in Christophs Arbeit, die hat natürlich jemanden, der auf der Produktionsseite steht, sehr gestresst. Das heißt, dass ein Film nicht fertig gemacht wurde wie der African Twin Towers oder dass es sehr, sehr lange Postproduktionszeiten gab. Da musste man schon sehr viel Verständnis auch für die künstlerischen Konflikte haben, um das auszuhalten. Aber es gab da auch auf jeden Fall Streitigkeiten und Christoph hat auch mit mir gebrochen und dann ging es wieder weiter. Das war aber auch irgendwo normal. Was sich oft in sehr persönlichen Konflikten äußerte, war meist eine Auseinandersetzung um die richtige künstlerische Form. Schlingensiefs Filme verweigern sich zum Beispiel einer klassischen dramaturgischen Form, wie etwa dem Dreiaktschema, das man aus Hollywood-Filmen und Fernsehproduktionen kennt. Die Abfolge vom Aufbau der Charaktere und der Handlung über den dramatischen Konflikt bis hin zur Lösung am Ende. Und sie verweigern sich dem konventionellen Schema, dass auf eine heftige Szene wieder eine ruhigere folgen muss, nach der körperlichen Aktion, der reflektierende Dialog und so weiter. Bei Schlingensief dagegen folgen gleichwertige, emotionale und expressive Sequenzen aufeinander. Es gibt keine Aufteilung in Aktion und Dialog, keine klassische Auflösung in Schnitt und Gegenschnitt. Dieser vollständige Bruch mit der Kinotradition des Erzählfilms ist nicht immer leicht auszuhalten. Das Kettensägenmassaker war natürlich ein Bedürfnis von Christoph, die deutsche Wiedervereinigung in irgendeiner Form zu verarbeiten, in seiner eigenen Form. Und die Dreharbeiten als solches waren auch für mich ziemlich anstrengend, weil wir natürlich wieder wie immer kein Geld hatten und die Beleuchter uns davon gelaufen sind, weil die 24 Stunden am Tage irgendwie arbeiten mussten und nichts zu essen bekommen haben. Kameramann Foxy Bärenklau. Ich hatte da mehr oder weniger ein dramaturgisches Anliegen an Christoph, dass er es endlich mal schaffen würde, eine typische Handlungskurve einzubauen, wo man unten anfängt, eine Exposition und allmählich zum ersten Plotpoint kommt und Höhepunkt und dann am Ende wieder ausklingt. Das war schon ein Thema während dieses Films, wo ich mit ihm auch mehr oder weniger gestritten hatte. Und er hat sich aber immer durchgesetzt. Er hat oben angefangen, er ist oben geblieben und er ist oben auch geendet, also thematisch als auch formal. Und ich hatte mich mit ihm mehr oder weniger so weit zerstritten, dass ich geschworen hatte, keinen Film mehr mit ihm zu machen. Habe das auch wirklich einen Film lang ausgehalten. Habe dann festgestellt, das wäre kein Schlingensief-Film geworden, wenn der nicht oben anfängt, oben bleibt und oben endet. Filme machen bedeutete für Christoph Schlingensief nicht einfach, ein ästhetisches Produkt mit technischen und organisatorischen Mitteln herzustellen. Jeder Film war ein Kampf, ein Wagnis, ein Abenteuer. Sich das Einlassen auf Filme von ihm, die habe ich immer abgebucht unter Abenteuer. Das ging gar nicht anders. Weil ich nicht voraussehen konnte, was eigentlich passieren sollte, weil er das nicht mitgeteilt hat, wobei ich ihn immer im Verdacht habe, er wusste genau, was er tat. Jetzt mal ein Beispiel, ein Film für Alexander Kluge in seinem Kulturfenster bei RTL. Da hatte er eine Einladung bekommen, nach New York zu fahren, nach Manhattan und dort was auszustellen, Children of Berlin oder so war das damals so die Zeit. Und das hat er auch gemacht. Das war also eine Installation, das muss man immer auch bedenken. Das macht er noch so nebenher, so Kunstinstallation. Und dann stellte sich heraus, wir waren nur ein Drei-Mann-Team. Und dann sagten die, ja, also dann treffen wir uns dann übermorgen so und so. Und dann sagte er, ja, und was ist mit morgen? Und sagte er, ja, das ist so eine Eingewöhnungszeit. Und sagte, oh, fein, ja, auf dem Times Square mache ich eine Demo und das filmen wir, denn ich habe ja hier De Walter, der filmt das. Und Dietrich, sagte er dann gönnerhaft, passt dann auf das Auto auf, wir parken am Times Square und sagte, wenn da irgendjemand kommt und sagt, das ist nicht okay, dann sagst du, nee, du weißt es besser, das ist doch okay. Und dann hatte er ein Demoschild mit, darauf stand drauf, don't buy German goods. Also kauft nicht deutsche Waren, Umkehrung des Wortes, Deutsche kauft nicht bei Juden in der Nazizeit. Ich wollte nur sagen, da erfordert doch Mut dazu. Und diesem setzte er sich aus. Und deswegen glaubten wir dann alle an ihn. Christoph Schlingensief hat immer wieder Menschen dazu eingeladen, an seinen künstlerischen Abenteuern teilzunehmen. In Die 120 Tage von Bottrop erklärt der ehemalige Fassbinder-Schauspieler Volker Spengler angesichts von Aliens, die das Brandenburger Tor als Startrampe nutzen, worum es eigentlich geht. Was das ausdrücken soll! Das letzte Geheimnis der Menschheit! Uns selbst! Wie so oft in Schlingensiefs Filmen läuft der Protagonist, kaum hat er diese bemerkenswerten Worte ausgestoßen, auch schon wieder davon. Wenn es in einem Schlingensief-Film überhaupt so etwas wie Ruhe geben kann, dann ist es die Ruhe des Todes. Wie etwa in Das deutsche Kettensägen-Massaker. Brigitte! Ja? Brigitte, der Vater will schlafen. Schlafen! Und wenn schlafen, der Vater schlafen will? Schlafen! Und wenn der Vater schlafen will, dann will er seine Ruhe haben. Ich habe ihn so lange nicht. Was macht er eigentlich? Ich kümmere mich um Vater, nicht du. Die Ausnahme stellt Egomania aus dem Jahr 1986 dar. Sozusagen der Film zur Liebesbeziehung zwischen Schlingensief und der britischen Schauspielerin Tilda Swinton. Zwischen Zitierwut, Punk und Romantik schafft der Regisseur ab und an besondere Augenblicke des Innehaltens. Das Antlitz des Teufels lacht. Und macht sich auch schon wieder darüber lustig. Die Melancholie des Himmels brach von seinen Lippen, die in Todeswollust wieder lernten, was sie in Lebensnot verloren hatten. Zu den Göttern beten. Gibt es ansonsten ein wiederkehrendes Thema beim Filmemacher Christoph Schlingensief? Es sind, man kann es nicht anders sagen, die Dämonen der deutschen Zeitgeschichte, die die expressionistischen Comicfiguren in seinen Filmen umtreiben. Der Faschismus und die Figur des Führers in 100 Jahre Adolf Hitler. Die gespenstischen Wiedergänger der Nazis. Die faschistische Melodramatik von Veit Harlands Film Opfergang, die durch Schlingensiefs Werk Mutters Maske spukt. Entführung und Mord als Medienspektakel in Terror 2000. Die Wiedervereinigung in Das deutsche Kettensägen-Massaker. Oder auch Kolonialismus und Rassismus in United Trash, der 1996 noch einmal das Konzept vom Filmen als abenteuerliche Herausforderung ganz und gar erfüllte. Menschen, die sich den wichtigsten Fragen unserer Zeit stellen. Bist du eine Fotze oder bist du General? General. Na also. Sehen Sie, Christoph Schlingensief. Arme Berliner! United Trash. Ein Film der Superlative. Hammerharte Männer. Unbesiegbare Frauen. Bestrafte Fußgänger. Und fröhliche Neger. Hier und heute ein Küsschen aus Deutschland. Folklore vom Feinsten. Der General der deutschen UNO-Truppe. Udo Kier als deutscher UNO-General. Joachim Tomaszewski als heiliger Vater. Und Kittennatividad in sexuellen Exzessen. Wenn man jetzt so ein Ranking macht, nicht, dann fand ich das in Harare, also Simbabwe, war das nicht gedacht als abenteuerlicher Film, aber de facto ein abenteuerlicher Film. Das war ja der Film mit Kittennatividad, mit ihren Wahnsinnsbrüsten, stellte sich immer gerne, wenn wir in einem Dorf drehten, ringsherum Strohdachhütten im Kreis gebaut, nur ein einziger Wasserhahn im Zentrum und erhitzt vom Spiel pflegte sie, eine ihrer von ihren beiden großen Brüsten rauszuholen und unter den Wasserhahn zu halten, um sich zu erfrischen. Ringsherum stand das ganze Dorf, die Kinder in der ersten Reihe, weil die ja sonst nichts mitbekommen hätten und dahinter die Männer und dann ganz hinten noch die Frauen. Und daraus entwickelte sich bei dem Geheimdienst von Mugabe der Eindruck, so haben wir das später rausgekriegt, dass da ein Pornofilm gedreht wird, wo das Drehbuch nicht vorher eingerichtet worden war. Ja, daraus entwickelte sich eine ganze Geschichte. Beschlagnahmen der Kopien, der deutsche Botschafter wurde tätig. Wir holten die Kopien aus der Kopieanstalt runter, mussten leider eine Tür einschlagen, um da ranzukommen, und stapelten die im Haus des Botschafters und haben uns gefreut, dass der uns also wirklich hilft, diese ganzen Kopien zu sichern, die dann später als Diplomatengepäck nach Deutschland gelangten. Ist das nun ein Abenteuer oder nicht? Film als Neurose? So kann man es sehen. Oder auch Film als Befreiung. Nicht nur beim Drehen, sondern auch beim Film schauen. Mama! Mama! Menü Total, 1985. Wieder befinden wir uns in einem der unheimlichen Räume der Schlingensee-Filme. In einer stattlichen Villa lebt eine merkwürdige Familie. Darunter Helge Schneider als Sohn, ihre verdrängten Empfindungen und Aggressionen aus. Man brüllt sich an, man kotzt sich aus, man verletzt sich. Es ist, als käme der ganze Abfall der deutschen Mikrogeschichte in einem Moment zum Vorschein. Nicht, dass man von einer konventionellen Handlung sprechen könnte. Schon gar nicht von einer dramaturgischen Auflösung. Es ist vor allem ein intensiver Moment der Wahrheit und der Gewalt. Er dauert 81 Minuten. Für mich war dieser Menü Total was sehr Existenzielles. Es ist die Geschichte eines kleinen Jungen, der eben diese ganze Familie ausrottet. Und jetzt hat natürlich jeder vermutet, als der Film rauskam, ich habe ein ganz schwieriges Elternhaus. Vater hat mich vergewaltigt wahrscheinlich mehrmals, hat abends in Frauenkleidern vor mir getanzt und so weiter. Ich kann nur sagen, ich kann mich nicht daran erinnern. Also mein Vater in Frauenkleidern habe ich nicht gesehen, Vergewaltigung wüsste ich nicht. Also jedenfalls war ich da nicht in einem bewussten Alter, müsste dann vorher passiert sein. Meine Großeltern sind auch nicht so gewesen. Das ist aber eigentlich wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein tiefes inneres Drecksloch. Also so eins, was so danach giert, etwas abzuarbeiten. Also irgendwie wie so ein, jetzt hört sich's wieder an, als wäre ich esoterisch. Also, aber ich glaube daran, dass wir Informationen in den Zellen mit uns herumschleppen, die lange vor uns da reingekommen sind. Verstehst du? Den Kindern darf man nichts tun. Ihre Zukunft ist unsere Zukunft. Und unsere Arbeit ist deren Zukunft. Stell dir mal vor, das gäbe vier Generationen. Dann wären wir die Götter. Und unsere Söhne die Ischariots. Und deren Kinder die Kannibalen. Christoph Schlingensief filmte stets mit offenem Ausgang. Gerade seine besten Arbeiten zeichnen sich dadurch aus, dass niemand, weder der Autor und Regisseur noch die Beteiligten, genau wissen, wohin die Reise eigentlich geht. Und die Zuschauer schon gar nicht. Also ich habe das öfter erlebt, auch am Theater, dass ich, wenn das dann fertig ist oder so, könnte ich jetzt nicht anfangen und das irgendwie sofort interpretieren oder könnte sofort sagen, darum geht's. Und das ist auch ein Phänomen meiner Arbeit, dass ich einfach gelernt habe, wenn ich etwas ganz klar anstrebe, wenn ich ein Ergebnis eben schon vorher habe und will das jetzt mal auf den Weg dahin formulieren, damit das dann alle wissen oder so, dann kommt da eine unglaublich tranige Soße bei raus, die eigentlich mich nicht befriedigt, den Zuschauer nicht befriedigt und vor allen Dingen auch vielleicht den gar nicht mal so schlechten Gedanken oder die Idee da drin nicht befriedigt. Es geht alles eigentlich so langsam vor die Hunde und fährt schön langsam gegen den Baum und keiner zieht die Bremse oder so. Und ich habe nichts gegen, wenn man gegen den Baum fährt oder die Böschung runter, aber wenn das einfach nicht aus einem Moment der, wie soll man sagen, Euphorie heraus passiert, sondern einfach bloß, weil keiner in der Lage ist, mal wirklich zu sagen, wie bescheuert dieser Weg ist, den man da fährt, dann ist das falsch. Aufbruch. Genug gesehen. Die Vision hat sich in allen Weisen gezeigt. Genug gehabt. Geräusche der Städte, abends und in der Sonne und immer. Genug gekannt. Die Halte des Lebens. Oh, Geräusche und Visionen. Aufbruch in neue Liebe und neuen Lärm. Gewiss hoffte Christoph Schlingensief als Filmemacher immer aufs Gelingen. Aber noch mehr war er wohl vom Scheitern besessen. So musste wohl einmal der Punkt kommen, wo sich die Wege von Schlingensief und dem deutschen Kino trennten. Das Kino war zu eng für seine Kunst geworden und Schlingensief zu drastisch und unversöhnt, um noch Platz zu finden in einem Kino, das sich in mittelständische Beziehungskomödien, gediegene Literaturverfilmungen und kleinlaute Erhabenheit auflöste. Christoph Schlingensief kehrte dem Kino den Rücken, aber nicht dem Film. In seiner Bühnenarbeit fand Christoph Schlingensief ein neues Publikum, eines, das toleranter und aufgeschlossener schien als das Kinopublikum. An der Berliner Volksbühne entwickelte er seine spezifische Form, die man Expanded Cinema oder Theater mit Filmeffekten nennen kann. Mit dabei Kameramann und Lichtgestalter Foxy Bärenklau. Diese neue Form, Filme auf einer Bühne im Theaterkontext präsentieren zu können, das war für Christoph eine willkommene Angelegenheit. Und an der Volksbühne war man ja so und so mehr oder weniger experimentierfreudiger. Und die Leute sind dann eben nicht scharenweise aus dem klassischen Kino gerannt, nachdem auf der Leinwand eine Bilderexplosion stattgefunden hat oder eine Überforderung des Zuschauers, was ja Christophs großes Anliegen war, mit Doppelbelichtungen, Überbelichtungen und mit der entsprechenden Inszenierung, mit den expressiven Schauspielern, da beim Zuschauer etwas zu bewirken, indem er sie fordert, indem er sie rannimmt. Und das war am Theater schon etwas einfacher und willkommener und dann auch erfolgreicher. Er meinte, am Theater könnte er noch irgendwie individueller reagieren, als so in die Filmmaschine einzuspeisen mit diesem und jenen und tausend Gremien, die da reinsappeln und so weiter und so weiter. Die beschädigten wohl irgendwie seine Individualität, ja, unsere ja auch, weil wir auch so alle drauf waren. Aber was dieses Moment auslöste, er war, glaube ich, mit seinem Film United Trash nicht einverstanden, hat da hinterher tausendmal rumgebastelt und der Film wurde auch nicht besser, meine ich, dadurch. Ich war ja beim Schneiden im Studio Hamburg dann auch dabei. Wir wurden als Team überrascht und sagten, naja, dann ist es wohl jetzt aus, dass wir als Team weiter sind. Der sagt, ja, der spielt natürlich alle auf der Bühne dann mit. Er sagte, wir haben noch nie auf einer Bühne gespielt, wie soll denn das gehen? Und dann sagte er, ach ja, ich habe da irgendwie schon sowas eingefädelt. Ich könnte Hausregisseur von der Volksbühne Berlin werden. Und dann, oh Gott, diese große Bühne, es geht doch niemals. Ich habe auch noch nie, also ich persönlich, auf einer großen Bühne gestanden und hatte eine wahnsinnige Angst. Und das sind Rückblicke, sind irre Momente. Du hast so eine Angst und wirst abgefüllt mit Adrenalin. Das ist also, kannst du besser eine Linie nach der anderen ziehen. Den Effekt hast du nicht, dieser Situation. Und wenn die Line Regenwurm groß ist, nein, dass du da stehst und dann sind da die großen Schauspieler neben dir, die dann einen über die Schulter spucken und so seltsame Rituale. Ich glaube, das spielte auch bei Schlingensief eine Rolle, dass er diese Sachen persönlich aufzog. Er fasste die Leute an, er redete mit den Leuten und man guckte sich in die Augen und sagte dann was, was man eigentlich gar nicht will. Also das ist ein Moment, der wie von außen reinfällt in die Situation. Christoph Schlingensief nahm sich die verschiedensten Medien vor. Er dekonstruierte das Genre der Talkshow für das Fernsehen. Er okkupierte künstlerisch den öffentlichen Raum. Er errichtete Installationen für Museen. Was das Theater anbelangt, ging der Weg von der Berliner Volksbühne auf den geweihten Hügel von Bayreuth. Alles unter dem Motto Scheitern als Chance. Und bei alledem entstand so etwas wie ein magisches Instrument. Eine Anordnung, die Film, Bühne und bildende Kunst zu vereinen versprach. Christoph Schlingensief gab ihm den Namen Animatograph. Der Animatograph. So heißt es auf der Schlingensief-Website in einer Art Gebrauchsanweisung zur Installation. Ist eine Drehbühne, eine aktionistische Fotoplatte, ein sich permanent fortbewegender Transformationskörper. Thematisch beinhaltet es die verschiedensten Anschauungen menschlicher Natur. Der Animatograph projiziert die kulturellen und zivilisatorischen Kämpfe in Fragen der Religion, Politik, Geschichte und Familie. Die Auseinandersetzung des Menschen mit höheren Kräften wie Geistern, Göttern und sagenhaften Helden sind Ausdruck dieses Kampfes, ebenso wie Reinheitsrituale und symbolische Verformungen. Der Animatograph verbindet nordische, europäische und afrikanische Traditionen und verknüpft filmische Visionen des wagnerianischen Grals mit den schamanistischen Sitten und Bräuchen Afrikas sowie der isländischen Sagenwelt. Für mich die zentrale Arbeit in seinem gesamten künstlerischen Schaffen ist der Animatograph, also ein Gerät, was mehr oder weniger die alten kinematografischen, das Zoetrope, der Praxinoskop als Prinzip aufnimmt und mehr oder weniger kongenial seine ganzen Arbeiten, seine Filmarbeiten, seine Theaterarbeiten, seine Kunstinstallationen als Gesamtes verbindet. Und das fand mehr oder weniger statt nach seiner Parsival-Inszenierung in Bayreuth, wo er die Idee hatte, ein Gesamtkunstwerk zu schaffen, eine riesengroße Säule in den Zuschauerraum damals des Burgtheaters zu setzen, um quasi als Zuschauer nicht mehr auf eine klassische Guckkastenbühne zu schauen, sondern Teil der Inszenierung zu werden, von den Rängen in die einzelnen Etagen einzusteigen, selbst Objekt der Projektion zu werden mit den ganzen Beamer, mit denen wir immer gearbeitet hatten, oder Teil des Bühnenbildes zu werden über die Installationen, die er gemacht hatte, und Teil des Schauspiels zu werden mit den Schauspielern, die in dieser animatografischen Bühne, die sich selber drehen konnte, sollte, um die Orientierung zu verlieren, teilhaben zu können als solches, als Aufführung. Also man konnte das nicht umsetzen, das war statisch nicht möglich, aber in kleiner Form hat er das dann eben in Island geschafft, bei dem ersten Animatografen, dann in Neu-Hardenberg bei dem Ragnarök-Animatografen. Das steht schon sinnbildlich für seine gesamte Arbeit, wo er mit Film angefangen hatte und eigentlich im Film gescheitert ist. Möglicherweise war das Kino für Christoph Schlingensief der Ort, den er seit seiner Kindheit ersehnt hatte. Er machte Filme mit einer Super-8-Kamera und führte sie im Keller der elterlichen Wohnung vor. Das Kino war der Ort, den er nicht wirklich erreichen konnte, aus dem er schließlich von einer deutschen Filmkultur vertrieben wurde, die wild entschlossen schien, sich eher immer weiter zu verengen, als die Vorstellungen von Film und Filmemachen zu erweitern. Wollte Schlingensief, nachdem er so ziemlich alle anderen Medien erobert hatte, noch einmal zurück in diesen magischen Raum? Gewiss nicht um jeden Preis. Er hat immer wieder versucht, zurückzukehren zum Film. Aber es war ihm natürlich auch klar, dass er zu diesem klassischen Filme machen. Ja, ich meine, das war ja auch das Spannende, dass er so eigensinnige Filme machen wollte und immer was Neues ausprobieren wollte. Und das war auch unser Ansatz, was dieses Ungewöhnliche, was er am Theater gemacht hat, auch im Film rüber zu retten. Das war der Ansatz von der African Twin Towers. Denn was er am Theater gemacht hat, war nun mal unglaublich aufregend. Und was die Tonebene zum Beispiel betrifft oder die Drehbühne, auch sehr filmisch. Und wir haben uns immer gewünscht, dass es nochmal einen großen Kinofilm von Christoph Schlingensief gibt, denn das hätte sicher was bewegt. Aber so sehr man in der deutschen Kultur das Enfant terrible liebte, so sehr man sein Projekt eines Operndorfes in Afrika respektierte, so sehr man ihn schließlich sogar noch zum Bestsellerautor kürte, so sehr verstand es die deutsche Kultur auch, seine Rückkehr in seinen Ursprungsraum, das Kino, zu verhindern. Christophs größter Wunsch war natürlich nochmal einen klassischen Kinofilm zu machen. Die Idee bestand schon sehr lange, auch schon vor seiner Krankheit. Und das ging dann eher in die Richtung eines Kammerspielfilms à la Rainer Werner Fassbinder, das in einer Villa spielt und alle mehr oder weniger zur Verfügung stehen. Szenisch. Und als wir Smash machen sollte, das war die letzte Produktion vor seinem Tod für die Ruhrtriennale, war es klar, dass er nicht mehr an den anstrengenden Proben teilnehmen konnte, obwohl er es so gerne gemacht hätte. Die Premiere war in Mülheim an der Ruhr in der Stadthalle geplant. Das Bühnenbild war fertig. Wir hatten da schon entsprechende Ideen für die Inszenierung. Aber er konnte das definitiv gesundheitlich nicht mehr stemmen, diese anstrengenden Probenarbeiten. Aber er wollte jetzt nicht sich zurückziehen und da gar nichts machen, sondern er hatte die, meines Erachtens, tolle Idee, anstatt der anstrengenden Proben einen lockeren, entspannten, in Anführungszeichen, Kinofilm zu drehen und hatte schon sich das ausgedacht, dass man ja die ganzen Schauspielern, die vertraglich verpflichtet sind, über die Ruhrtriennale für diese Smash-Produktion, dass man die hernimmt und quasi anstatt der Proben einen Film dreht. Wir hatten uns auch schon vorbereitet, es gab schon ein Motiv dafür, es gab ein Buch. Ich hatte schon meine ganze Technik und Team zusammengestellt. Allerdings hat die Ruhrtriennale ihm das verweigert, obwohl er schon Gelder bekommen hatte. Ich weiß nur, dass er sehr, sehr enttäuscht war und ihm wirklich persönlich getroffen hat, diese Entscheidung, dass er diesen Film nicht mehr realisieren konnte, weil es ein ganz großer Traum war und weil wir so nah plötzlich waren. Ja, bravo! Ja, bravo! Ja, bravo! Ja, bravo! Ja, bravo! Ja, bravo! Christoph Schlingensiefs Filme sind keine vollendeten Kunstwerke, sondern eher das, was der Künstler Josef Beuys als soziale Skulptur bezeichnete. Man geht hinein und kommt in gewisser Weise verändert wieder heraus. Aber jeder erlebt das auf seine ganz eigene Weise. Schlingensief-Filme haben ihre ästhetische und politische Aufgabe auch dann vollbracht, wenn sich Menschen einfach nur über sie aufregen. Andere sind durch sie vollkommen beglückt. Es kommt eben nicht nur auf die Filme an, sondern auch auf die Augen, die sie sehen. Es ist falsch zu sagen, ich denke. Es müsste heißen, man denkt mich. Für seine Mitarbeiter und manchmal auch für das Publikum war und ist es nicht leicht auszuhalten, dass die Filme von Christoph Schlingensief immer zugleich aus dem Kreativen und aus dem Destruktiven kommen. Damit stellt er sich in die Tradition des Surrealismus, einer Kunstbewegung, die es, sieht man einmal von Luis Buñuel und von den Perlen des Trash-Movie ab, im Kino immer schwer gehabt hat gegen eine klassische Erzählweise. Christoph Schlingensief war ein Filmemacher, der Impulse aus der bildenden Kunst auf das Kino übertrug. Schon deswegen galt und gilt er manchen Verfechtern der reinen Kinematografie als suspekt. Ich glaube nicht, dass ein Künstler unbedingt immer das Gute für sich in Anspruch nehmen sollte. Jemand, der sich mit solchen Medien beschäftigt, sollte vielleicht auch mal einfach sagen, ich bin böse. Ich will einfach das Böse schildern. Also das Surrealistische Manifest besteht ja auch daraus, wahllos in die Menge zu schießen. Also zum Beispiel gibt es ja so eins, einen Gegenstand in einen anderen Kontext zu setzen, ist doch ein böser Akt. Einen Flaschentrockner auszustellen oder einen Klostein oder so, ist doch ein böser Akt. Oder plötzlich hinzugehen und zu sagen, ich nehme einen Eimer mit Farbe und schleudere den über so einen Leinwand, ist doch ein böser Akt gegenüber den schönen Bildern aus dem Mittelalter und so weiter. Was macht denn der hier oder so, spinnt der? Oder plötzlich zu sagen, ich mache ihn in eine Fettecke ans Haus oder hier oben in die Ecke. Oder ich nagel ihn gleich mal meinen Fußnagel hier an die Wand. Mein Name ist Josef Beuys, schönen Abend noch. Das sind alles solche Elemente, ist ein böser Akt eigentlich. Aber ich finde, das beschreibt ja was Triebhaftes. Und der Auftrag zu sagen, heute bin ich aber böse als Künstler, das funktioniert auch nicht. Nein, man merkt das eben, ab wann jemand wirklich in sich was Böses hat, was er dann auch loswerden muss. Na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo, na bravo. Vorbesprechung, Nachbesprechung, nie, null. Wir glaubten, dass er das toll macht, wir glaubten, dass wir das dann auch toll machen. Wir haben nie irgendetwas über den Kopf, obwohl der Schlingensief wir alles im Kopf hatten, geradezu ein körperliches Programm, wie auf dem Abenteuerspielplatz. Naja, sagen wir mal, bis späteres Schulalter, lass uns Sachen kaputt machen und Fenster zerschmeißen. Die Fenster, die der Filmemacher Christoph Schlingensief zerschmissen hat, sind längst wieder verglast. Filme, die nicht den Erwartungen von Fördergremien, Fernsehredakteuren und Mainstream-Publikum entsprechen, sind denkbar rar geworden. Damit Schlingensief-Filme befreiend wirken, sind sie auf die Mitarbeit der Zuschauer angewiesen. Die müssen sich schon ein wenig bemühen, hinter die Oberfläche des Heftigen und Geschmacklosen zu sehen und dabei neben dem Peinigenden auch das Lustvolle entdecken. Auf die schulmeisterliche Frage eines Spiegeljournalisten, warum um Himmels Willen er nicht einmal eine Komödie mache, um sich von seinen Dämonen zu befreien, antwortete Christoph Schlingensief in komischer Verzweiflung, aber das mache ich doch dauernd. Das hat Christoph bei den Filmen aber auch nicht so verstanden, dass diese Filme so verschrecken. Das hat ihn schon überrascht. Er sagt, wieso lacht hier niemand, wieso verstehen die Leute das so falsch? Aber es gab was in Christophs Arbeit, was, glaube ich, typisch war, dass er oft im Schnitt sehr destruktiv war und er hat in der glatten Oberfläche nicht vertraut und hat dann die Filme im Schnitt oft auch nochmal massakriert. Ja. und war dann selbst auch nicht immer oder eigentlich nie glücklich mit seinen Filmen. Für ihn war das immer dann der nächste Film. Die Zweifel waren schon sehr groß bei Christoph und einerseits geliebt werden wollen vom Publikum, aber sich auch natürlich nie anbiedern und wirklich was aussprechen, das war genau natürlich sein Konflikt. Ja. Wer es ernst meint, muss Gas geben. Ein Künstler, der immer in Bewegung blieb. Einerseits aus Neugierde, andererseits auf der Flucht. Auf der Flucht nach dem nächsten Scheitern, auf der Flucht aber auch vor dem Erfolg. Mit das deutsche Kettensägenmassaker hatte Schlingensief so genau das Unbehagen an einem Akt der deutschen Wiedervereinigung und ihrer durchaus obszönen Elemente getroffen, dass er damit viele Menschen auch außerhalb der Cineastenkreise erreichte. Es ist vielleicht der einzig wahre Film zur deutschen Einheit. Der deutschen Filmkritik war das auch wieder zu viel. Was jedoch dieses deutsche Kettensägenmassaker von Christoph Schlingensief jenseits aller aggressiven Blutsauereien beim Ossi-Schlachten in der Grenzlandherberge der Gekröse schmatzenden Metzelirren so schwer genießbar macht, ist die stupide Verblödelung der Grand Guignol-Schlachtschüssel. So urteilte 1990 die Münchner Abendzeitung. Zu dieser Zeit jedenfalls hätte Christoph Schlingensief der Star des deutschen Politpunk-Films sein können. Ein ewiger Underground-Held vielleicht, den man kultisch verehrt. Nicht obwohl, sondern gerade weil ihn das bürgerliche Feuilleton so ablehnte. Aber auch diesen Platz wollte Schlingensief auf Dauer nicht einnehmen. Er wollte diese Kultur, die so perfekt die Wirklichkeit auszublenden gelernt hatte, von innen her angreifen. Und gleichzeitig, das ist kein Widerspruch, auch ein Teil dieser Kultur werden. Auch deswegen musste er das Kino genauso wie den komfortablen Platz im Underground verlassen und vom Filmemacher zum Allround-Künstler werden. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. In sommerlicher Abendstunde gehe ich meinen Weg. Zerstochen von Grannen zertrete ich das Gras. Mein Bein spürt die Kälte. Von Träumen bewegt, lasse ich den Wind mein bloßes Haupt baden. Ich halte den Mund, denn mein Kopf ist so leer. Doch ewige Liebe beseelt meine Spur. Und wie ein Zigeuner, der sich verzehrt nach Frauen, durchstreife ich voll Glück die Natur. Es geht mir eigentlich immer um diese Entschälung wie bei einer Zwiebel, wo man dann immer wieder auf die Angst kommt. Also ich glaube, ganz viele meiner Filme, auch die Super-8-Filme schon oder sonst was, haben immer damit zu tun, dass die Angst eigentlich der Antriebsfaktor ist, die Produktivkraft. Und die baut dann die Schalen drumherum. Und ich kann sehr gut ablenken von meinen Problemen. Und in Wirklichkeit ist aber eine unglaubliche Spannung und Angst da, die, wenn sie dann zu einer Entladung käme, jetzt und hier, würde sie auch vielleicht Menschen das Leben kosten. Also alleine würde ich da nicht zur Klippe laufen. Ne? Die Obsession sind die Schweine gefahren, die Schweine sind die Klippen hinuntergestürzt. Ich wäre dann der, der das gemacht hat. Und somit ist dieser Film für mich auch letzten Endes keine Therapie, aber auch ein Aufbruch in der Radikalität, die ich vom deutschen Film vermisse. Das war 75 Minuten mit der Faust auf die Leinwand. Der Filmemacher Christoph Schlingensief. Von Markus Metz und Georg Seeslen. Mit Texten von Arthur Rombo. Es sprachen Susanne Hampel, Martin Bross und Louis Friedemann-Thiele. Es ist nie zu spät, das Unmögliche zu wollen. Auch wenn man es nie erreichen kann. Ton und Technik Eva Pöpplein und Anna Dein. Regie Robert Steutner. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.